Prüfung fing es an. Damals war ich noch sehr klein. Ich interessierte mich für Musik. Mit 13 rappte ich den ersten Rhyme. Mit 13 hat alles begonnen. Ständiges Freestyle-Rap in meinem alten Kindergarten und Kamasutra One. Das erste Mal die Polizei, ich wurde nicht erwischt. Ein Hoch auf das Glück und den Zufall. Meine allererste Freundin Alice, ich weiß es noch wie heute. Das erste Mal Leute abziehen, es war ein Fehler. Gelenkt von den falschen Leuten wurde ich zum Täter. Unterwegs bei jedem Wetter zusammen mit Koma, Blockmusik forever. Das erste Mal Bier vom Stützer. Das erste Mal Krieg mit irgend so einem Ficker. Meine allererste Baggy Blue Jeans. Aus dem Haus ging ich nie ohne sie. Das erste Mal Liebeskummer. Das erste Mal fühlte ich mich wie das Nonplusultra. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meine Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Dreh mich um und sehe die Vergangenheit. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meine Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Als ich 15 wurde, 2007, war es an der Zeit, Blockmusik zu gründen. Das erste Mal rappen mit Style, das erste Mal war ich high. Den ersten Song aufgenommen, ich bin auf den Geschmack gekommen, selber Musik zu machen, und zwar so, dass es gut genug ist für die Massen. Hatte zum ersten Mal Geld in den Taschen, hab die Schule verlassen, machte Track um Track. Die ersten Leute hörten mich, ich war der coolste Stecher ever. Doch hab Herzen gebrochen, bin ich so geworden, wie ich es wollte. Geriet damals oft an die falschen Leute. Doch ich hab mich durchgesetzt, Musik inhaliert. Von zu Hause weggegangen, ein halbes Jahr später wiedergekommen. Das erste Mal feiern ohne Limit, der erste Absturz. Ich dachte, meine Grenzen kenn ich. Sich zu ziehen, lauf ich durch den Regen in meine Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Dreh mich um und sehe die Vergangenheit. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meine Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Yeah, Corona 2010, Drum and Bass Remix. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meinem Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Dreh mich um und sehe die Vergangenheit. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meinem Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Dreh mich um und sehe die Vergangenheit. Immer wenn die Wolken sich zuziehen, lauf ich durch den Regen in meinen Blue Jeans. Zieh die Jacke an, denn mir ist kalt. Dreh mich um und sehe die Vergangenheit. Die Vergangenheit.